Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 7, Jena, 2. Oktober 97. Hier endlich der Musenalmanach. Ich wünsche, dass er euch Freude machte. Die Musik kommt über 8 Tage nach. Mit meiner Gesundheit geht es jetzt wieder besser, obgleich nach Abzug des Hustens die Krämpfe und die Schlaflosigkeit mich wieder stärker plagen. Ich habe lange keine Nachricht von euch. Schreibt mir doch, wie es steht. Goethe ist jetzt in der Schweiz bei Meyer. Wohin sich Humboldt wird gewendet haben, weiß ich nicht. In seinem letzten Briefe vor etwa 3 Wochen schrieb er mir, dass er mit den ersten Tagen Oktobers Wien verlassen und vielleicht nach Paris gehen würde. Sollte er dir neuerlich geschrieben und eine andere Adresse als die nach Wien gegeben haben, so schreib mir's doch. Ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann und möchte es gern vermeiden, meine Briefe und Pakete über Wien an ihn gelangen zu lassen, da man vor dem Erbrechen der Briefe nicht sicher ist. Ich mache mich jetzt wieder an den Wallenstein, werde aber wohl einige Zeit brauchen, mich wieder damit zu familiarisieren. Die Krankheit und dann der Almanach haben mir eine große Diversion gemacht. Dein S. Soeben erhalte ich deinen Brief. Es überraschte mich, dass du den Ibykus durch Rakenitz eher als durch mich erhalten musstest. Es ist dies eine Indiskretion von Böttiger, dem ich den Ibykus vor dem Abdruck kommunizierte, um gewiss zu wissen, dass ich nicht gegen altgriechisches Kostüm verstoßen. Die Trockenheit, die du an dieser Ballade und auch am Polykrates bemerkst, mag von dem Gegenstand wohl kaum zu trennen sein, weil die Personen darin nur um der Idee willen da sind und sich als Individuen derselben subordinieren. Es fragte sich also bloß, ob es erlaubt ist, aus dergleichen Stoffen Balladen zu machen, denn ein größeres Leben möchten sie schwerlich vertragen, wenn die Wirkung des Übersinnlichen nicht verlieren soll. Ich habe von der Ballade keinen so hohen Begriff, dass die Poesie nicht auch als bloßes Mittel dabei statthaben dürfte.